Deppert, was schaust denn so? Wer ist bei dir deppert? Der was fragt, geguscht sich an. Willst du ein paar das scheppert? Rotziger bist lebensmüd. Wenn's was willst, grau um, bring gleich das Paterzettel mit. Glaubst du, wird dir verkomme? Als dann trau dich, da herher! Trag der Gewand zum Tandler, glaubst mir graust vor gar nix mehr. Putz die welcher Sandler! Geschlecht du dich und sei froh. Schaut's ihm, wie er scheppert! Depperter, was schaust denn so? Wer ist bei dir deppert?